deshalb sind wir hier hochgeklettert. Ach, das ist so links, wenn du, ne? Ansonsten rollen wir jetzt den Teppich aus. Zerpovo. Ach, das ist nur Povo am Ende. Zernovo. Dobropo. Grifinski. Schlebovo. Visoka Grifinska.